Weißt du eigentlich, wohin dein Weg dich führt? Ob er nicht am Ende zur Enttäuschung wird? Ist nicht deine Glückserwartung falsche schon Selbstbetrug? Mit auf den Weg, den Gottes Wort dir weist. Geh doch mit den rechten Weg, der Jesus heißt. Viele wagten schon den Schritt, dann merkten sie, sein Wort ist wahr und täuscht uns nie. Sieh, wie Gott in seinem Wort den Weg dir zeigt. Sieh doch, wie er sich in Jesus zu dir neigt. Ihm der Weg und Wahrheit sich uns Leben nennt. Vertrau ihm, der das Ziel schon kennt. Weißt du eigentlich, auf welchem Weg du gehst? Weißt du, wie es sein wird, wenn am Ziel du stehst? Ob du, wenn du vor Gott stehst und er dann spricht, Antwort weißt oder nicht? Komm mit auf den Weg, den Gottes Wort dir weist. Geh doch mit den rechten Weg, der Jesus heißt. Viele wagten schon den Schritt, dann merkten sie, sein Wort ist wahr und täuscht uns nie. Sieh, wie Gott in seinem Wort den Weg dir zeigt. Sieh doch, wie er sich in Jesus zu dir neigt. Ihm der Weg und Wahrheit sich uns Leben nennt. Vertrau ihm, der das Ziel schon kennt.